Erbrechen. Würde man 100 Menschen nebeneinander stellen, die in nächster Zeit kotzen, ergäbe das ein sehr buntes Bild. Person 14 sitzt in der Achterbahn und reißt die Hände in die Höhe. Nummer 32 lobt den famosen Eiersalat. Nummer 77 umklammert ungläubig einen Schwangerschaftstest. Und Person Nummer 100 liest gerade auf einem Beipackzettel, kann Übelkeit und Erbrechen verursachen. Erbrechen ist kein Stolpern. Erbrechen läuft nach einem präzisen Plan. Es ist eine wahre Meisterleistung. Millionen kleine Rezeptoren testen unseren Mageninhalt, untersuchen unser Blut und verarbeiten Eindrücke vom Gehirn. Jede einzelne Information wird im riesigen Fasernetz aus Nerven gesammelt und zum Hirn geschickt. Das Hirn kann Informationen abwägen. Je nachdem, wie viel Alarm insgesamt geschlagen wird, fällt die Entscheidung aus, kotzen oder nicht kotzen. Das wird vom Hirn ausgesuchten Muskeln mitgeteilt, die sich dann an die Arbeit machen. Würde man dieselben 100 Personen während des Erbrechens einmal durchleuchten, bekäme man 100-mal das gleiche Bild. Das alarmierte Hirn aktiviert den Hirnbereich für Übelkeit und stellt die Körperschalter auf Notfall. Wir werden blass, weil das Blut aus den Wangen abgezogen wird und in den Bauch wandert. Unser Blutdruck fällt ab und der Herzschlag wird langsamer. Zu guter Letzt kommt der fast sichere Vorbote, Speichel. Er wird vom Mund in großen Mengen gebildet, sobald ihn das Gehirn über den aktuellen Stand der Dinge informiert hat. Damit sollen die wertvollen Zähne vor der Magensäure geschützt werden. Zuallererst bewegen sich jetzt Magen und Darm in nervösen kleinen Wellen. Sie schieben ihren Inhalt leicht panisch in völlig entgegengesetzte Richtungen. Dieses Zurückrudern können wir nicht spüren, weil es im unbewussten glatten Muskelbereich liegt. Ein leerer Magen hilft nicht gegen Erbrechen, denn der Dünndarm kann genauso seinen Inhalt zurückleeren. Dafür macht der Magen extra die Tür auf und lässt Dünndarminhalt wieder zurück. Bei so einem großen Vorhaben arbeiten eben alle zusammen. Wenn der Dünndarm dem Magen plötzlich seinen Inhalt entgegendrückt, kann dieser Druck im Magen sensible Nerven reizen. Diese Nerven schicken daraufhin Signale zum Brechzentrum im Gehirn. Jetzt ist alles klar. Alles ist zum Kotzen. Bereit. Die Lungen holen einen besonders tiefen Atemzug. Die Atemwege werden verschlossen. Der Magen und die Öffnung zur Speiseröhre werden auf einmal ganz entspannt. Und pauz! Drücken das Zwerchfell und die Bauchdeckenmuskulatur einmal ruckartig von unten, als wären wir eine Tube Zahnpasta. All der Inhalt aus dem Magen wird von uns weggepresst, schwungvoll, immer raus damit.